Ein und ein Vierteljahr später kommen die neuen Hausherren, die das Grundstück von der Gemeinde zur Pacht erhalten haben. Ein Schriftsteller-Ehepaar aus Berlin. Der Gärtner zeigt ihnen den Garten, die Werkstatt, den Holzschuppen, den Steg und das Badehaus sowie das Bienenhaus für 12 Völker und den Schleuderraum und übergibt ihnen die Schlüssel. Der neue Hausherr bespricht mit dem Gärtner einige Änderungen, den Garten betreffend. So soll in der Mitte der kleinen Wiese ein Essigbaum, in der Mitte der großen ein Ahorn gesetzt werden. Der Gärtner hebt die Pflanzlöcher aus. Er stößt nach einer dünnen Schicht aus Humus zunächst auf die Ortsteinschicht, die er mit dem Spaten durchschlägt. Erst darunter verläuft die grundwasserführende Sandschicht und unter der liegt, wie überall hier in der Gegend, der blaue Ton. Bis auf eine Tiefe von 80 cm hebt der Gärtner die Pflanzlöcher aus und füllt Komposterde ein, damit der Essigbaum und der Ahorn gedeihen. Der Gärtner gießt in Absprache mit dem Hausherrn die Höhlung im Stamm des Walnussbaums mit Beton aus, um dem Baum größere Standfestigkeit zu verleihen. Er düngt die Blumen, die Sträucher und die neu angepflanzten Bäume, mäht das Gras auf den Wiesen, wechselt die Waben der Bienenstöcke, schleudert den Honig, er erntet Kirschen. Zweimal täglich gießt er im Sommer das Rosenbeet, das Beet vor dem Haus und die Sträucher. Währenddessen stellt er auf der kleinen und auf der großen Wiese, wie auch bei den Obstbäumen, jeweils für eine halbe Stunde den Rasensprenger an, um alles gut zu bewässern. Er beschneidet die Kirsche, er erntet Äpfel und Birnen. Vom Honig sowie von der Ernte der Obstbäume gibt er auf Anweisung der Hausherrin jeweils 2/3 an die staatliche Handelsorganisation OGS, Obst, Gemüse und Speisekartoffeln, ab. Gemeinsam mit dem neuen Hausherrn legt er den Platz vor der Werkstatt mit Steinplatten aus, um eine bessere Arbeitsfläche für Malerarbeiten und Reparaturen zu haben. Im Winter sollen dort das Ruderboot sowie die eisernen Böcke und die hölzernen Platten für den Steg gelagert werden. Die Bootsüberdachung neben dem Steg, deren Pfosten bereits stark angefault sind, reißt der Gärtner auf Geheiß des Hausherrn ab. Der Gärtner nimmt an den Schilfdächern des großen Hauses sowie des Badehauses dringend notwendige Ausbesserungsarbeiten vor. Im Herbst zersägt er die in den Stürmen von der großen Eiche und von einigen Kiefern herabgefallenen Äste, spaltet die Stücke und stapelt die Scheite im Holzschuppen auf. Am Ende des Herbstes holt er die Heizspirale aus dem Keller des Hauses und bringt sie hinüber zu sich in den Schleuderraum. Zu Beginn des Winters schließlich entleert er alle Wasserrohre im Haus und dreht den Haupthahn ab. Im darauffolgenden Frühjahr erhalten auf Anweisung des Hausherrn alle Fenster des großen Hauses, des Badehauses und des Schleuderraums einen neuen Anstrich. Der Gärtner stopft zwischen die Bohlen des Badehauses an den Stellen, wo die Wände undicht geworden sind, wieder Werk und erneuert mit Teerfarbe die Imprägnierung. Manchmal, wenn er auf den Stufen des Bienenhauses sitzt und Zigarre raucht, um sich vor den Schwärmen zu schützen, setzt sich der Sohn des Schriftsteller-Ehepaares, der nur in den Ferien manchmal für ein paar Tage da ist und ansonsten im Kinderheim, zu ihm und stellt ihm Fragen über das Leben der Bienen. Die Schriftstellerin. Ich kehre heim, war der Satz, den sie gestern zuletzt auf der Schreibmaschine geschrieben hat. Jetzt spannt sie den Bogen Papier aus, legt ihn beiseite, legt ihn auf den noch flachen Stapel schon geschriebener Seiten ihres neuen Buchs, nimmt aus der Schublade ein Blatt Bütten mit Wasserzeichen und beginnt den Brief an den General, betreffend den Anspruch auf Seezugang des neuen Nachbarn, betreffend auch das Badehaus, das genau an besagter Stelle des Ufers steht, Volkseigentum, von ihr wie das Wohnhaus gepachtet seit 20 Jahren. Sie nennt den General bei seinem Kindernamen und nennt ihn »Du«. Und während sie schreibt, vergeht ihre Wut und verwandelt sich in Erschöpfung. Sie fragt sich, was es ist, was sich da breit macht. Was es ist, das einen Gemeindebeamten dazu ermächtigt, ihr von höheren Stellen zu sprechen. Unter dem Gebot der Geheimhaltung, das einige Genossen aus der Illegalität hinübergerettet haben in den neu erfundenen Frieden, wuchert inzwischen etwas, das selbst ihr unkenntlich bleibt.